Überall so still. Are you mad? Your face is red, breath and vibes, follow the show. You are the show, you have jump around, feel the ground. you as you left, but I can never seem to let you go. Und Zeig mal deine Lippe. Ba-ba-bam, volume 1.

ab und lass es durch die Wellen reiten. Und fällt man einmal runter, muss man gleich wieder drauf steigen. Scheiß drauf, wie viel Steine im Weg liegen. Mein Gott ist der Bass, nur der Bass kann mich richten. Let's make it.

make it fucking louder. Make it fucking louder.